Also hier möchte ich unbedingt noch ein entscheidendes Wort zu den Weisen, den Gurus aus China und Indien und ähnlichen Ländern sagen. Begonnen hat der ganze Boom natürlich mit den Beatles und, wenn man so sagen kann, der Musikindustrie, die sich eben ihre Gurus, die sie als die Führer für ihr spirituelles Erwachen gesehen haben, dass sie sich genau diese geholt haben und dass das heute so ähnlich ist. Wir